Kapitel 05. Die satanische Messe. In Michelle remembers, Michelle erinnert sich, gibt Dr. Lawrence Patzder den genauen Wortlaut einer geheimen satanistischen Messe wieder, den er durch eine Regressionsanalyse von einem Mädchen erfahren hat, das ungefähr 20 Jahre zuvor einer solchen Messe beigewohnt hatte. In dieser Messe erscheint Satan und sagt, aus Dunkelheit und rotem Feuer kommt ein Mann von den lebenden Toten, ich betrete die Erde nur bei Nacht, ich verbrenne nur das Licht, ich gehe nur dahin, wo alle sich fürchten, ich gehe und finde die Abgeirrten. Die finsteren Mächte sind alle mein. Entzünd, ein Licht, Nacht komm herein. Der Satan wird offensichtlich durch den hohen Priester der Sekte personifiziert. Satan nimmt dann eine Bibel in die Hand und sagt weiter, keine Auge sieht, was dieses Buch sagte. Was im Buche steht ist tot. Kein Auge sieht, auch nicht ein Freund. Mein sind die Bücher doch am Ende. Schreib am Tage, schreib in der Nacht, Schreiben hat noch nie das Licht gebracht. Ich werde es versengen, werde es schwärzen. Ich verbrenne die Worte vom Anfang zum Ende. Ich verbrenne jede Seite, verschling jedes Wort und spucke es aus, dass es nie jemand hört. Das Feuer wird wachsen, ihre Augen werden sehen. Das Buch der Worte kann meiner Macht nicht widerstehen. Sie werden älter, und das Wissen erwacht von der Hölle kommt die einzige Macht. Matthäus, Markus, Lukas, Johann brennen im Feuer, hinweg mit euch dann. Ihre Worte waren Lügen, werden meine Kinder lernen. Im Feuer werden ihre Worte sterben. Das Einzige, was wahr noch brennt, ist das Licht, in dem ihr mich erkennt. Ich kehre zurück, ihr sollt warten und sehen. Ich kehre zurück, um die Welt mir zu nehmen. Alles Vergangene kommt wieder doch. Man warf mich hinaus, aber ich brenne noch. Dreht euch, meine Kinder, her und hin. Berührt jedes Stück Boden in meinem Sinn. Jeden, den ihr könnt, rührt an, macht ein wildes Tier aus jedermann. Dann folgt der Gemeindegesang, es ist Zeit zum Übergang von Schwarz zu Rot. Es ist Zeit zum Übergang vom Leben zum Tod. Fürst der Finsternis. Sei mit uns bei uns im Fest, dass der Ungeheure gekommen ist. Nochmals Satan, der eine Heilige, der eine so hoch ha, nicht für lange, bald bin ich es doch. Fallstricke leg ich in allen Ländern, die ihr seht, und warte, bis mir alles in die Schlinge geht. Geld und Zahlen und die Kraft zum Hasse, sind die Dinge, auf die ich mich verlasse. Massen von Menschen so viele, und klein jeder bloß, dann, mit so viel Geld, werden die Kleinen groß. Im vierten Teil seines Werks also sprach Zarathustra liefert Friedrich Nietzsche C.H.E. unter Erwachen den Text für eine weitere schwarze Messe, die er selbst verfasste. Sie weist keine große Geistesverschiedenheit von der oben zitierten auf. Tragischerweise hat sich herausgestellt, dass schwarze Messen ins Leben von vielen Amerikanern, insbesondere von Kindern, eingedrungen sind. Satan, Satan, Satan. Er ist Gott, er ist Gott, er ist Gott. Diese gotteslästerlichen Worte sind im Text von Rockplatten verborgen, die sich Kinder ständig anhören, und viele sind sich nicht einmal darüber bewusst, was ihnen da eingeflößt wird. Die Worte werden durch eine verdeckte Playback-Methode im Text untergebracht. Wenn die Platte abgespielt wird, empfängt das Unterbewusstsein des Hörers die Botschaft und speichert sie wie ein Computer. Das Bewusstsein hört einen Text, das Unterbewusstsein einen anderen. Einige Rockgruppen haben diese Methode verwendet. Der Bestseller von L.E.D. Zeppelins Stairway to Heaven, der zugegebenermaßen so, wie er vorliegt, wenig Sinn macht, enthält die unterschwellige Botschaft, ich werde singen, weil ich mit Satan lebe. Ein anderer Song enthält die Worte, ich beschließe, Marihuana zu rauchen. Unterschwellige Überredung ist mächtiger und daher gefährlicher als bewusste Einflussnahme. Öffentliche schwarze Messen sind heute selten geworden, aber Stefan Zweig beschreibt in seiner Biografie von Fauche eine, die während der Französischen Revolution in Lyon abgehalten wurde. Ein Revolutionär namens Chalia war getötet worden. Die schwarze Messe wurde zu seinen Ehren gehalten. An jenem Tag wurden die Kruzifixe von allen Altären gerissen und Priestergewänder beschlagnahmt. Eine riesige Menge von Männern, welche eine Büste des Revolutionärs trugen, begab sich zum Marktplatz. Dort waren drei Prokonsuln anwesend, um Chalia, den Heiland, der für das Volk starb, zu ehren. Die Menge führte Kelche, Heiligenbilder und Messgerät mit sich. Ein Esel mit einer Bischofsmitra auf dem Kopf kam hinterher. An seinen Schwanz hatte man ein Kruzifix und eine Bibel gebunden. Zum Abschluss wurde das Evangelium zusammen mit den Mess- und Gebetsbüchern und den Ikonen ins Feuer geworfen. Der Esel durfte zur Belohnung für seine gotteslästerlichen Dienste aus einem Kommunionskelch trinken. Die Büste von Chalia wurde anstelle des zertrümmerten Bildes Christi auf einen Altar gestellt. Dutzende früherer katholischer Priester beteiligten sich an derartigen Vorgängen. Zum Andenken an dieses Ereignis wurde eine Medaille ausgegeben. Heimliche schwarze Messen gehen nicht in dieser Form vor sich, aber die geistige Grundhaltung ist dieselbe. Das russische Magazin Ionii Kommunist, Moskau, Dezember 1984, enthält eine detaillierte Beschreibung einer satanistischen Messe, in welcher Brot und Wein mit Kot und Tränen vom Auge eines lebenden Hahns vermischt in den angeblichen Körper und das Blut Luzifers umgewandelt werden. Bei dieser Zeremonie werden die Texte der Messe von hinten nach vorne gelesen, wie es bei satanistischen Ritualen üblich ist. Dann wird ein feierliches Abkommen zwischen Satan und seinen Anbetern geschlossen. Die Vertragsvereinbarungen lauten wie folgt: Lussagung von der christlichen Lehre, neue Taufe im Namen des Teufels mit einem neuen Namen, Lussagung von den Paten und Annahme neuer Beschützer, Darreichung eines persönlichen Kleidungsstücks als Geschenk für Satan, treue Schwur gegenüber Satan von einem magischen Kreis aus, Eintragung des Namens des neuen Mitgliedes in das Buch der Toten als Gegensatz zu Christi Buch des Lebens, das Versprechen, seine Kinder dem Teufel zu weihen, sowie Geschenke und Taten ihm zu gefallen, ein Schwur, die Geheimnisse des Hexensabbats zu wahren und die christliche Religion zu schmähen. Warum graben die Kommunisten solche Lehren aus alten Büchern über Dämonologie aus und empfehlen sie der Jugend mit der Bemerkung, sie sind gutes Futter für die Gedanken? Ist dies im Wesentlichen alles, was der Marxismus dem menschlichen Geist zu bieten hat? In dem kommunistischen Magazin heißt es weiter, in dieser teuflischen Antiwelt, die nach außen genau wie die unsere ist, muss der Mensch mit Bösem auf jeden Erfolg im Leben antworten. Das wird offen als die Parole des satanistischen Lehrers bestätigt: Satan ist nicht der Feind des Menschen. Er ist Leben, Liebe, Licht. Der Artikel schließt mit einem Zitat von Uspenski, das die Hoffnung der Kommunisten ausdrückt: Es gibt Vorstellungen, die die innersten Winkel unseres Lebens berühren. Wenn sie einmal berührt sind, dann bleiben die Narben für immer. Sie vergiften das Leben. Dieses heimtückische Material wird auf subtile Art und Weise als Informationsmaterial dargestellt, das Ziel dabei ist jedoch, die krankhafte Neugier der Leser anzustacheln mit haarsträubenden Konsequenzen. In der Zeremonie der dritten Stufe muss man den Eid ablegen: Ich werde immer nur das tun, was ich will. Mit anderen Worten, es gibt keine Autorität über dem Verdorbenen selbst. Das ist eine offene Absage an das Gebot Gottes: Lasst euch nicht von eures Herzens dünken noch von euren Augen umtreiben und werdet nicht abgöttisch, 4. Mose 15, 39. Die Marxisten appellieren an die niedrigsten Leidenschaften und schüren den Neid auf die Reichen und die Gewalt gegen jedermann. Es ist die Seite der Bösen, die die Geschichte macht, schrieb Marx, und er spielte eine Hauptrolle in der Gestaltung der Geschichte. Revolutionen führen nicht zum Erfolg der Liebe. Eher wird das Töten zur Sucht. Nachdem die Kommunisten in der russischen und chinesischen Revolution Millionen Unschuldige umgebracht hatten, konnten sie nicht aufhören zu töten. Sie brachten sich auf brutale Weise gegenseitig um. Ist alles erlaubt? Der Satanskult ist sehr alt, älter als das Christentum. Vielleicht dachte der Prophet Jesaja an ihn, als er schrieb: Wir gingen alle in die Irre wie die Schafe, ein jeglicher sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn, den Erlöser, Jesaja 53, 6. Wahre religiöse Gesinnung ist woanders zu finden. Es gab Hasidis-CHE-Rabbiner, die niemals ich sagten, da sie dies als ein Pronomen ansahen, das nur Gott gehörte. Wenn jemand in die siebte Stufe des Satanismus eingeführt wird, schwört er, sich zum Grundsatz zu machen: Nichts ist wahr, und alles ist erlaubt. Als Marx einen Fragebogen für seine Tochter ausfüllte, beantwortete er die Frage: Was ist dein Lieblingsgrundsatz? Mit den Worten: Bezweifle alles. Im kommunistischen Manifest schrieb Marx, er habe es sich zum Ziel gesetzt, nicht allein die Religion auszurotten, sondern auch jegliche Moral, so dass alles erlaubt sei. Ich war entsetzt, als ich 1968 bei den Unruhen in Paris das Geheimnis der siebten Stufe des Satanismus auf einem Plakat an der Universität von Paris entdeckte. Man hatte es auf die Formel gebracht: Es ist verboten, etwas zu verbieten, die normale Schlussfolgerung, wenn nichts war und alles erlaubt ist. Die Jugend hat die Unsinnigkeit dieser Formel nicht bemerkt. Es ist verboten zu verbieten, es ist also auch verboten, das Verbieten zu verbieten. Wenn alles erlaubt ist, ist auch das Verbieten erlaubt. Die Jugend verwechselt Erlaubtsein mit Freiheit. Die Marxisten wissen es besser. In ihren Augen bedeutet nichts ist verboten, dass es verboten ist, eine grausame Diktatur nach dem Muster Rotchinas und der Sowjetunion zu verbieten. Dostojewski hatte es bereits gesagt: Wenn es keinen Gott gibt, ist alles erlaubt. Wenn es keinen Gott gibt, sind unsere Triebe frei. Die Erfüllung dieser Art von Freiheit ist Hass. Wer in diesem Sinne frei ist, betrachtet Barmherzigkeit als Schwäche des Geistes. Engels hat gesagt: Allgemeine Liebe zu den Menschen ist eine Absurdität. ein Freund von Marx, der anarchistische Denker Max Stirner und Autor von Das Ich und sein Eigentum, schreibt, ich bin legitimerweise berechtigt, alles zu tun, was ich vermag. Der Kommunismus ist kollektive Dämonenbesessenheit. Solzhenitsyn enthüllt in seinem Archipel Gulag einen Teil der entsetzlichen Auswirkungen auf die Seele und das Leben des Menschen. Der Mythos Marx. Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass mir bewusst ist, dass man das von mir bisher zusammengetragene Beweismaterial als Zufälligkeiten betrachten kann. Der Gegenstand sollte von jemand anders noch gründlicher untersucht werden. Aber was ich hier geschrieben habe, genügt, um zu zeigen, dass das, was Marxisten über Marx sagen, nichts weiter als ein Mythos ist. Er war nicht von der Armut des Proletariats betroffen, für welches die Revolution die einzige Lösung wäre. Er mochte die Proletarier nicht, sondern bezeichnete sie als Idioten, dumm, Dummköpfe, Schurken, ja er verwendete unzüchtige Attribute, Korrespondenz mit Engels. Er mochte nicht einmal seine Genossen im Kampf für den Kommunismus. Er nannte Freiligrath das Schwein, Lars Salle einen jüdischen Nigger und Bakunin eine theoretische Null. Leutnant Tschechow, ein Kämpfer der Revolution von 1848, der nächtelang mit Marx trank, sagte, dass Marx, selbst Bewunderung alles Gute in ihm verschlungen habe. Mit Sicherheit liebte Marx auch die Menschheit nicht. Giuseppe Mazzini, der ihn gut kannte, schrieb, er hat einen zerstörerischen Geist besessen. Sein Herz war mit Hass und nicht mit Liebe zur Menschheit erfüllt. Giuseppe Mazzini war ein Carbonari. Diese Organisation, die 1815 von Macella, einem Freimaurer aus Genua, gegründet wurde, erklärte, dass ihr Endziel das von Voltaire und der französischen Revolution ist, die völlige Vernichtung des Katholizismus und letzten Endes des Christentums. Sie begann als italienische Bewegung, orientierte sich aber danach in einem weiteren europäischen Rahmen. Obwohl Mazzini gegenüber Marx kritisch war, hielt er seine Freundschaft mit ihm aufrecht. In der jüdischen Enzyklopädie steht geschrieben, dass Mazzini und Marx mit der Aufgabe betraut waren, die Ansprache und Satzung der Ersten Internationalen vorzubereiten. Dies bedeutet, dass Marx und Mazzini vom gleichen Schlag waren, obwohl sie sich manchmal gegenseitig attackierten. Ich kenne keine anderslautenden Aussagen von Marx, Zeitgenossen. Marx, der liebende Mensch, ist ein Mythos, der erst nach seinem Tod aufgebaut wurde. Tatsächlich war sein Lieblingsspruch das folgende Zitat von Gewehrt: Es gibt nichts Schöneres auf der Welt, als seine Feinde zu beißen. Er selbst sagte gerade eher aus, wir sind unbarmherzig. Wir bitten nicht um Erbarmen. Wenn unsere Zeit kommt, werden wir den Terrorismus nicht meiden. Das sind wohl schwerlich die Gefühle eines Menschen der Liebe. Marx hasste auch nicht die Religion, weil sie dem Glück der Menschheit im Wege stand, sondern er wollte 104 die Menschheit hier und für alle Ewigkeit unglücklich machen. Das verkündete er als sein Ideal. Sein erklärtes Ziel war die Zerstörung der Religion. Der Sozialismus, die Sorge um das Proletariat und der Humanismus waren nur Vorwände. Als Marx Charles Darwins Die Entstehung der Arten gelesen hatte, schrieb er am 16. Januar 1861 einen Brief an Ferdinand Lars Salle, in dem er triumphierte, Gott sei zumindest in der Naturwissenschaft der Todesstoß versetzt worden. Welches war nun Marx Hauptanliegen? War es die Sache des armen Proletariats? Wenn ja, welchen Wert besaß dann Darwins Theorie? Die einzig haltbare Folgerung ist, dass die Ausrottung der Religion sein Hauptziel war. Das Wohl der Arbeiter war nur ein Vorwand. Wo Proletarier nicht für ihre Ideale kämpfen, werden Marxisten die Rassen- oder Generationsprobleme voll ausnützen. Hauptsache ist, die Religion zu vernichten. Marx glaubte an die Hölle, und sein Plan, aus dem er seine Triebkraft bezog, bestand darin, die Menschen in die Hölle zu ziehen. Robin Goodfellow: Die Dokumente, die Marx, Verbindung zu einer satanistischen Sekte nachweisen, häufen sich immer mehr. Marx schrieb, an den Zeichen, die die Mittelklasse, die Aristokratie und die Propheten des Rückschritts verwirren, erkennen wir unseren tapferen Freund, Robin Goodfellow, den alten Maulwurf, der so schnell in der Erde arbeiten kann, die Revolution. Die Gelehrten, die dies gelesen haben, haben sich anscheinend nie über die Identität dieses Robin Goodfellow, des tapferen Freundes von Marx, der für die Revolution arbeitet, Gedanken gemacht. Der Evangelist des 16. Jahrhunderts William Tyndale verwendet Robin Goodfellow als Namen für den Teufel. Shakespeare nennt ihn in seinem Ein-Sommernachtstraum den Poltergeist, der bei Nacht den Wanderer irreführt und noch verlacht. So war also nach Marx, der als der Vater des Kommunismus betrachtet wird, ein Dämon der Urheber der kommunistischen Revolution und sein persönlicher Freund. In Argentinien entführten kommunistische Terroristen Industrielle, verlangten Lösegeld und erhielten so Millionen. Das Geld wurde in kapitalistischen Banken durch einen gewissen Greifer vervielfacht, der auch arme Leute dazu brachte, ihm ihr Erspartes anzuvertrauen. Mit den Gewinnen finanzierte er Terroristen. Dann machte er Bankrott und ruinierte dabei die Armen. Ehemalige Präsidenten und führende Zeitungsleute waren dabei seine Komplizen, darunter ein Mann, der den Namen Satanowski angenommen hatte. Wir sollten uns an dieser Stelle daran erinnern, dass Stalin unter den Pseudonymen Sohn des Teufels und Sohn des Dämonen zu schreiben begann. Lenins Grab in der Offenbarung des Johannes sagte Jesus zu der Gemeinde in Pergamon, einer Stadt in Kleinasien, ein geheimnisvolles Wort, ich weiß, wo du wohnst, da des Satans Thron ist, Offenbarung 2, 13. Pergamon muss zu der Zeit eine Hochburg des Satanskults gewesen sein. Im Baedeker steht, dass sich im Inselmuseum in Berlin bis 1944 ein Pergamonaltar befand. Deutsche Archäologen hatten ihn ausgegraben. Er befand sich unter der satanischen Herrschaft Hitlers im Zentrum der Nazi-Hauptstadt. Aber damit ist die Geschichte vom Sitz des Teufels noch nicht zu Ende. Im Svenska Dagbladet, Stockholm, vom 27. Januar 1948 steht. Erster, dass die sowjetische Armee nach der Eroberung Berlins den Pergamonaltar von Deutschland nach Moskau brachte. Dieses imposante Gebilde ist ca. 39 Meter lang, 36,5 Meter breit und 12 Meter hoch. Seltsamerweise wurde er jedoch in keinem sowjetischen Museum ausgestellt. Wozu wurde er dann nach Moskau gebracht? Ich erwähnte schon früher, dass hohe Spitzenfunktionäre der sowjetischen Hierarchie satanische Riten zelebrierten. Haben sie vielleicht den Altar aus Pergamon für private Zwecke reserviert? Es gibt so viele ungeklärte Fragen. Aber so wertvolle historische Stücke verschwinden gewöhnlich nicht einfach, sondern sind der Stolz von Museen. Zweiter. Dass der Architekt Stuse Wild, der das Lenin-Mausoleum baute, den Pergamonaltar beim Bau des Grabmals 1924 zum Vorbild nahm. Stuse Wild erhielt damals die notwendigen Informationen von Frederik Poulsen, einer Autorität in archäologischen Kreisen. Tausende von Sowjetbürgern stehen jeden Tag Schlange, um das Heiligtum des Satans zu besichtigen, in dem Lenins Mumie liegt. Kirchenführer aus der ganzen Welt erweisen dem Schutzheiligen der Sowjets in diesem Wahrzeichen des Teufels die Ehre. Es vergeht kein Tag, an dem nicht Blumen dorthin gebracht werden, während die christlichen Kirchen auf demselben roten Platz dagegen vor langer Zeit in Museen umfunktioniert wurden. Der Satan herrscht deutlich sichtbar in der Sowjetunion. Der Satanstempel in Pergamon war einer von vielen seiner Art. Weshalb hat Jesus gerade ihn genannt? Wahrscheinlich nicht wegen seiner damaligen untergeordneten Bedeutung, sondern weil seine Worte prophetisch waren. Er sprach vom Narzissmus und Kommunismus, die beide diesen Altar verehren würden. Dies ist die Geschichte von Lenins Grab. Ironischerweise steht auf dem Grab seines Vaters die Inschrift Christi Licht erleuchtet alle mit einer Vielzahl von Bibelversen. Aufruf zum Handeln: Das vorliegende Buch stellt lediglich eine Sondierung des Themas dar. Wie alle Gelehrten erliegen auch christliche Denker oft der Versuchung, vorgefasste Meinungen beweisen zu wollen. Sie schreiben manchmal mehr als das, was sie genau wissen. Sie neigen manchmal dazu, die Wahrheit zu dehnen oder in ihren Argumenten zu übertreiben, um ihre Ansicht zu beweisen. Ich behaupte nicht, den unumstößlichen Beweis dafür erbracht zu haben, dass Marx einer Teufelsanbetersekte angehörte, aber ich glaube, dass es genug Anhaltspunkte dafür gibt. Es fehlt zweifellos nicht an genügend Hinweisen, dass sein Leben und seine Lehre von satanischen Einflüssen gekennzeichnet sind, aber ich muss auch zugeben, dass es Lücken in der Gedankenkette gibt, die einen endgültigen Schluss in dieser Sache nicht zulassen. Ich habe hier einen Anstoß gegeben und möchte es anderen überlassen, dieser wichtigen Frage der Verbindung zwischen Marxismus und Satanismus weiter nachzugehen. Wie aber kann die Kirche inzwischen dem Marxismus begegnen? Die nicht-kirchliche antikommunistische Welt kann die Waffenwirtschaftssanktionen, politischen Druck, militärische Drohungen und breit angelegte Propaganda anwenden. Die Kirche sollte sicherlich jede mit dem Gewissen vereinbare Maßnahme im Kampf gegen die Feinde Gottes unterstützen. Aber sie verfügt auch über ihre eigenen Waffen. Der ukrainische Metropolit des byzantinischen Zweiges der katholischen Kirche, Andrei Graf Scheptyzki, forderte, dass Rom Austreibungsgebete gegen die Kommunisten anordnen solle, deren Regime nur durch eine massive Teufelsbesessenheit erklärt werden kann. Jesus forderte seine Jünger nicht auf, sich über Dämonen zu beklagen, sondern sie auszutreiben, Matthäus 10, 8. Ich glaube, dass dies wirksam durchgeführt werden kann. Dieses Buch ist jedoch nicht der geeignete Rahmen für die ausführliche Behandlung solcher Gebete.